Ja, und dann darf ich den Simon auf die Bühne bitten. Er wird uns den neuesten Stand bringen, was sich im Learn-OS-Umfeld tut. State-of-the-Art-Vortrag, wie jedes Jahr. Ich glaube mal dein Mikro, nimm du das vom Hans dann. Ja, endlich mal wieder auf einer Bühne stehen. Das ist ja ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist echt super. Wir haben versucht, das ausgeglichen zu machen. 2 Vorträge auf der Bühne, 2 remote, 2 Männer, 2 Frauen. Also wir versuchen jetzt so wirklich hybrid auch zu leben. Ich hoffe, das taugt. Für die, die im Slack-Chat sind, wir hatten eigentlich die Idee, Raumbühne als eigenen Chat zu machen, aber irgendwie hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass der Chat zum Vortrag im Kanal allgemein läuft. Nicole hat da gerade schon was cross gepostet, aber könnt ihr gerne den Kanal allgemein auch nehmen. Vielleicht switchen wir das dann. Jetzt muss ich dem Benedikt hier noch die Folien im Stream geben. Kleine Sekunde. So, die müssten jetzt da sein. Dum, dum, dum. Ja, wir haben ja immer in den Learn-OS Conventions so eine kleine State of the Union, so ein bisschen die Idee, was ist passiert seit dem letzten Jahr. Wir waren ja in 2019 in Präsenz, habt ihr vielleicht vorhin kurz den Film gesehen, 2020, 2021 dann remote, einmal in Remo, einmal in Venueless, hat auch gut funktioniert. Und wer da mal jetzt neu vielleicht dabei ist, kann gerne auch mal zurückgucken in die anderen Vorträge. Da sieht man im Prinzip, wo wir daherkommen, was da gezeigt worden ist. Und ich würde euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise und eben kurz erklären, was so aus meiner Sicht die Highlights waren jetzt im letzten Jahr. Und auch, wie es zu diesem Thema gekommen ist. Also vielleicht ein bisschen eigenartiges Thema. Agil und Lernen ist ja vielleicht noch nah beieinander, aber wie kommt es denn dazu, dass wir jetzt so ein verrücktes Thema haben wie Re-Return of Knowledge Management? Vielleicht so kurz die Zeitleiste. Ich habe hier unten, hoffentlich liegt es genau, 1999 dieses Buch gekauft, Wissen managen, Probst Romhardt. Vorne steht, ich schreibe mal rein, wo ich die kaufe, in Bielefeld. Gestern wurde schon gesagt, Bielefeld gibt es nicht, also das gibt's, da kommt das Buch her. Und da hat eigentlich so meine Reise angefangen zum Thema Wissensmanagement. Da kommen die Bausteine des Wissensmanagements her. Ich komme ja so aus diesem Eck Wissensmanagement eigentlich, Entwicklung lernender Organisationen. Habe da oben neben dem Buch verlinkt meine Diplomarbeit. Das kann man jetzt im Stream wahrscheinlich und hier auch nicht lesen. Typisch Fraunhofer-Institution musste der Titel natürlich mindestens 4 Zeilen lang sein. Im Prinzip ging es darum, für das Fraunhofer IES einen Wissensmanagement-Ansatz zu gestalten. Und so bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen. Und es war über lange Jahre, seit 1999, war die NoTech, war eigentlich die Schlüsselkonferenz Wissensmanagement im deutschsprachigen Raum, kann man sagen. Ja, das war wie so ein Klassentreffen. Man kann auch sehen, die lief bis 2015, also 16 Jahre immerhin. Und da haben sich all die Leute getroffen, die lange Wissensmanagement gemacht haben, immer natürlich mit verschiedenen Themen. Es kommen immer neue Themen hoch, man hat immer so 2, 3, 4 Jahre so Themenzyklen. Da ist dann mal, sind dann mal Portale und Intranet ganz hip und dann sind Communities hip und dann war irgendwann Second Life, haben wir Metaverse schon vor 10 Jahren und jetzt kommt es so langsam wieder hoch. Dann geht es mal um Enterprise Social Networks, um Video, um Working Out Loud, also ganz, ganz verschiedene Themen, die da so über so Themenschleifen liegen. Und dann ist was passiert 2015, nämlich dass die Bitkom, die das veranstaltet hat, gesagt hat, wir stellen die Veranstaltung ein und machen nur noch den sogenannten Big Data Summit. Und wie gesagt, wo ist jetzt so dieses Klassentreffen eigentlich? Also wo sind die Leute, die sich jedes Jahr treffen und austauschen, Erfahrungen austauschen? Und wir haben dann 2016 und 2018 sozusagen die Veranstaltung so ein bisschen kleiner fortgeführt. Einige von euch waren da auch dabei. Also vom Carsten, der nachher spricht, gibt es 2 No-Touch-Vorträge. Die könnt ihr euch gerne auch anschauen. Wir haben die von Anfang an immer gestreamt und aufgezeichnet. Kann ich nachher auch die Links in Slack posten. Und parallel dazu ist so ab 2016, frühest 2016 quasi die LernOS-Entwicklung weitergegangen, sodass wir dann eigentlich die Veranstaltung in LernOS-Convention dann umbenannt haben. Und auch das ist für uns eigentlich so eine Art Re-Return, weil der rote Faden, der thematische rote Faden, der sich durchzieht, ist eigentlich immer gleich geblieben. Es sind halt so Dinge passiert, wie auf einmal bricht einem eine große Veranstaltung weg. Was kann ich, kannst du nachher mal sagen, ob du dich erinnerst, zu Hochzeiten war, glaube ich, die NoTech mal 800 Leute sogar groß, also richtig groß. Jetzt immer dieses Jahr, hat Karl-Heinz vorhin gesagt, immerhin schon 220. Also wir glauben, dass dieses Thema Wissensmanagement und Lernorganisationen so wichtig ist für unser Land, dass eigentlich wahrscheinlich 230 auch noch viel zu klein ist. Also dass man das auf jeden Fall dem eine Bühne geben muss. Und vor allen Dingen, und das sieht man so ein bisschen auch in der Teilnehmerschaft repräsentiert, dass es ein interdisziplinäres Thema ist. Also es gab früher im Wissensmanagement immer diese Frage, gehört es in Personal oder gehört es in IT? Und meine Standardantwort immer, es gehört in die zwei und in viele andere auch. Es gehört ins Prozessmanagement, ins Projektmanagement, in die Organisationsgestaltung, ins Organisationsdesign, in die Strategie, ins Qualitätsmanagement. Ne? Vielleicht habt ihr mitbekommen, komme ich nachher noch kurz drauf. Neue ISO-Normen hat jetzt Wissensmanagement als Forderung. Also es braucht eigentlich viele Fraktionen, die das Thema treiben. Noch nach dem Wissensmanagement haben vielleicht auch viele dann damals so mitgekriegt, ne? Die Bitkom war ja eher so ein Technikverein, also da sind ja die Oracles und Microsofts organisiert, ne? Und da waren dann viele, die den Firmen eingeredet haben, man muss sowas wie eine Wissensdatenbank machen, was natürlich immer gescheitert ist. Ne? Da war dann so dieser Begriff Wissensmanagement verbrannt. Ich hatte immer gesagt, entweder ist es eine Datenbank, dann sind Daten drin, oder ist eine Wissensbank, dann sitzen Menschen drauf und teilen Wissen, aber sowas wie eine Wissensdatenbank gibt es nicht. Ja, und so war das halt verbrannt und wir hatten dann damals bei Schaeffler war das hauptsächlich mit dem Wissensmanagement, sind wir dazu übergegangen, quasi Wissensmanagement zu definieren als Führung und Gestaltung lernender Organisationen und haben dann mehr so diesen lernender Organisationen-Begriff auf die Bühne gestellt, nicht mehr so sehr Wissensmanagement. Ja, wenn man da mal in so eine Reise schaut, ihr seht vielleicht da links, morgen gibt es die Wissensmanagement-Assembly, aber heute stehen auch schon die Bücher da, also da im Eck, da steht so, ja, eine ganze Bibliothek haben wir nicht hierher gekarrt, aber sagen wir mal sehr zentrale Werke, will ich mal sagen, dann sieht man, ohne da jetzt auf einzelne Bücher einzugehen, dass eigentlich diese Wissensdatenbank in den Grund- oder in den frühen Werken Wissensmanagement und Büchern eigentlich gar nicht erstmal impliziert war. Also zum Beispiel hier Zucker-Schmidts Knowledge Flow Management ist da das Thema. Also wie kann ich Wissensflüsse enablen in der Organisation? Es geht nicht darum, in einer Datenbank oder in einem SharePoint möglichst viele Dokumente aufzuhäufen. Und das ist auch immer so, es gibt verschiedene andere Werke, HansNet all, also so Entscheidungsstrategien, lohnt sich mehr in Wissen als Objekt oder Wissen als Fluss, Knowledge as Asset, Knowledge as Flow, sagt man im Englischen, zu investieren. Also setze ich mehr auf Collect oder mehr auf Connect, heißt jetzt in der neuen Norm, im Begleitbuch. Na, es gab immer diesen Dreiklang, ganzheitliches Wissensmanagement hat man das genannt, Mensch, Organisation, Technik, MOT-Modell, na, also so der Mensch mit seinen Werten, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Motivationen. Na, die organisationalen Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich mit die wichtigste Rolle spielen. Wie gestalte ich Prozesse, wie gestalte ich Abläufe, welches Verhalten fördere ich in der Organisation und natürlich Technik, die viel ermöglicht. Ne, so kleiner Nebensatz, in den meisten Projekten war immer viel zu viel Fokus auf die Technik und viel zu wenig Fokus auf die anderen beiden Dimensionen. Na, dann haben wir die Bausteine des Wissensmanagements, da stehen auch so ein Klassiker, ne, wo man sagt, man durchleuchtet mal die eigenen Prozesse nach, sozusagen, wie kann ich da eigentlich Wissen identifizieren, welches Wissen brauche ich, um erfolgreich zu sein, wo bekomme ich das eigentlich her, wie entwickle ich Wissen weiter, wie teile ich es in der Organisation, wie nutze ich es, wie bewahre ich es auch. Ich weiß nicht, viele Organisationen kommen jetzt so auf den Trichter, dass wir in 5, 6 Jahren den Peak demografischer Wandel haben, also ganz viele Mitarbeiter gehen in Ruhestand. Wenn das Wissen, was zwischen den Ohren steckt, geht dann mit ihnen in Ruhestand. Also das ist auch was ganz Zentrales, kann man auch in der Wissensmanagement Assembly mal diskutieren. Auch das finde ich sehr wichtig, so sind wir drauf gekommen, auch Julia mal zu fragen, ob sie so einen Vortrag macht, diese Unterscheidung. Operatives und strategisches Wissensmanagement. Also ich kann, wenn ich diese Wissenstreppe von Nord von unten mir angucke, dann stelle ich so die Frage, was haben wir eigentlich für Daten, was ist unser Abteilungslaufwerk und wie strukturieren wir den Dateiordner in Microsoft Teams. Wenn ich aber strategisch von oben reinschaue, ist die Frage, welche Wissensgebiete müssen wir eigentlich aufbauen, wo müssen wir gut sein, um in 10 Jahren noch erfolgreich zu sein auf dem Markt. Ja, und auch da sieht man, gestalten Sie alle Stufen der Wissenstreppe. Ja, ist so die Idee sozusagen, ich muss beides denken. Ich muss Wissensmanagement strategisch und operativ denken. Ja, und dann, ich glaube, das letzte Beispiel, was ich drin habe von der Reise, dieses Thema lernende Organisation, das ist sehr bekannt gemacht geworden durch Peter Senge. Ja, die fünfte Disziplin Fieldbook. Da kommt übrigens auch die Grundkapitelstruktur aus den LernOS-Leitfäden her. Da kann man aber oft, finde ich, in der Organisation operativ nicht so viel mit anstellen. Wir sind dann auf diese 3 Building Blocks gekommen von David Garvin, Professor für Qualitätsmanagement. Die Amy Edmondson hat damals schon mitgeschrieben, die kennt man vielleicht so, Psychological Safety, hat die dann als Thema groß gemacht. Ja, und diese 3 Building Blocks sind eben auf der einen Seite ein Supportive Learning Environment, damit ist gemeint eine Arbeitsumgebung, die das Lernen fördert, die über Fehlersprechen fördert, die Leute zum, vor 3 Jahren hätte man vielleicht noch Querdenken ermutigen, sagen können, heute kann man es nicht mehr sagen, aber mal so dieses, wir machen es so, weil wir es schon immer so machen, da mal außenrum zu denken. Dann die konkreten Lernprozesse, Concrete Learning Processes, insbesondere die informellen. Die formellen haben die meisten, schönen Weiterbildungskatalog, Kurse, E-Learnings. Aber so dieses After Action Review im Projekt, wie transferiere ich Wissen von einem Projekt aufs andere, von einem Standort aufs andere. Und der dritte Building Block, Leadership that reinforces learning, also sozusagen die Führungskräfte als Vorbildfunktion. Die Führungskräfte sind ganz wichtige Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, die müssen das vorleben. Und ich glaube, so eine Führungskraft, die mal sagt, Mensch, vor einem Jahr haben wir uns eine Strategie vorgenommen, die ist so richtig in die Hose gegangen. Was können wir denn daraus lernen? Welche Fehler habe vielleicht auch ich gemacht? Das hilft mir wahrscheinlich in meinem Business-Management-Ansatz viel mehr als ein viele Millionen teures Tool. Das ist halt leichter einzukaufen in der Regel, als die Führungskräfte über Fehler sprechen zu bekommen. Genau, ich habe mal da versucht, auch da gehe ich jetzt nicht zu sehr drauf ein, die Lessons Learned zusammenzufassen aus dieser ganzen Zeit sozusagen, wo wir jetzt im Business Management sind. Ich finde immer wichtig zu sagen, so wie ein Mensch nicht lernen kann, kann eine Organisation nicht Wissensmanagement machen. Also jede Organisation geht irgendwie mit ihrem Wissen um. Ja, die dokumentiert es irgendwie, die entwickelt es irgendwie weiter. Die Frage ist, wie systematisch macht sie es? Und insbesondere dann eben, wie systematisch macht sie es im Vergleich zum Wettbewerb? Ja, da zeigt sich dann, bin ich gut genug oder muss ich es besser machen? Ja, und so gesehen ist auch, so wie jeder Mensch ein lebenslanger Lerner ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, mit 30 habe ich aufgehört zu lernen. Oder je nachdem, wie alt ihr seid, 20, 40. Sondern jede Organisation ist eine lernende Organisation. Wissensmanagement ist kein Projekt. Das ist auch was ganz Wichtiges. Wir haben ganz oft den Satz gehört, Wissensmanagement sei eingeführt. Das heißt, irgendwie ein Tool ist über Leute ausgekippt und ist so halb gar in der Anwendung. Der Friedhof der Lessons Learned Datenbanken ist riesig groß, die keiner mehr verwendet. Also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Wissensdatenbank hatte ich schon genannt als Beispiel. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Wissensmanagement und die Entwicklung von der Lernorganisation darf ich nicht als eine Abteilung denken. Also das ist eigentlich immer, hat immer in die Irre geführt, weil die Abteilung immer viel zu begrenzt ist von ihrer Sicht. Wenn die Abteilung dann eine Unterabteilung der IT ist, dann ist Wissensmanagement IT. Wenn es eine Unterabteilung ist für ein Personal, ist Wissensmanagement Personal. Also da kommt eigentlich so diese Idee her, wie wir es dann genannt haben, Allianz oder Koalition des Lernens. Also dass ich eigentlich eine Gruppe von Leuten brauche, die an verschiedenen Stellen in der Organisation verankert sind und dort eben dieses Thema Vision, Leitbild, lernende Organisation treiben. Na, und wie gesagt, wie beim lebenslangen Lernen, auch eine Organisation will überleben am Ende. Und das heißt auch, die muss sozusagen ihr eigenes Lernen lebenslang verbessern. In dem neuen Wissensmanagement-Standard ISO 30401 steht auch drin, das soll inkrementell und iterativ passieren. Also ich glaube, agil haben wir jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre gut geübt. Also auch der Wissensmanagement-Ansatz an sich muss agil sein. Ich kann mich nicht hinsetzen und einmal aufschreiben, wie ich das machen muss und dann arbeite ich den Plan ab. Das ist eher so, wie Julia vorhin gesagt hat, ich muss iterativ auf die Anforderungen entsprechend reagieren. Genau, und da kam es jetzt quasi zum einen Mal, dass in der ISO 9001, nach denen sind ja viele, insbesondere Produktionsbereiche, zertifiziert, irgendwann mal das Kapitel 716, Wissen der Organisation, aufgetaucht ist, was einen so fordert, mal eigentlich die eigentlichen Prozesse zu durchleuchten, zu sagen, welche Wissensgebiete sind da eigentlich relevant, wie stellt man sicher, dass man da auf einem sinnvollen Stand bleibt, wie macht man auch Unlearn, also wie sorgt man dafür, dass die Wissensbasis der Organisation neuen Anforderungen nachgeführt wird. Jetzt muss man sagen, sind natürlich nicht viele Organisationen große Fans von ISO 9001, also so die Anwendung und die Begeisterung der QMler lässt da noch so ein bisschen auf sich warten. Aber gut, wir sind, wie gesagt, im Trailer vorhin haben wir es gesehen, ja auch erst in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Also da kommen noch 80 Jahre. Und dann kam eben in 2018 die ISO 30401, ein eigener Standard für das Thema Wissensmanagement aus dem ISO-Gremium für Personalmanagement. Also deswegen ist er auch sehr wenig technisch gedacht, sondern ist sehr, sehr personalerig und sehr sozusagen sehr an dem Knowledge Flow und an den Fähigkeiten von Menschen dran. Und nachdem so Standards immer schwer zu lesen ist, kam dann sehr schön das KM Cookbook, was die Metapher von Köchen und Restaurants und so weiter verwendet, um eben über Wissensmanagement zu sprechen. Und da kam auch dieser schöne KM Canvas her. Und den hatte ich dann mal aufgegriffen und gesagt, in LernOS arbeiten wir eh viel mit Canvasen. Deswegen wäre es doch sinnvoll, irgendwie so den LernOS-Ansatz für Organisationen auch in so einem Canvas abzubilden. Und ich wollte eigentlich noch nachzählen, habe es aber nicht mehr geschafft. Carsten und ich letztes Jahr unsere Freitagnachmittage uns um die Ohren geschlagen und haben sozusagen mal überlegt, wie könnten wir so ein LernOS für Organisationen Canvas gestalten. Zum einen mal, und das soll diese Unendlichschleife symbolisieren, als so ein Handwerkszeug, wo ich mir kontinuierlich die Frage stellen kann, wo ist eigentlich Handlungsbedarf? Also was will ich eigentlich erreichen? Was ist der nächste Schritt? Muss ich irgendwie eine Technik etablieren? Muss ich die Rolle eines Community Managers etablieren? Muss ich irgendwie Wissensbewahrung einführen als Prozess? Und man hört schon so raus, da liegen dann überall auch eben so LernOS-Leitfäden dahinter. Oh, ich sage, IT hat jetzt in den letzten 2 Jahren Office 365 eingeführt. Ah, da ist ja so ein Tool dabei wie Yammer. Nur keiner kann Community Management. Das ist irgendwie naheliegend, dass man so einen Inhalt eben nehmen kann, um zu sagen, gut, das Tool haben wir. Aber der Tool, sozusagen der Fool mit dem Tool, kennt er ja den Spruch, ist immer noch der Fool. Also das heißt, er muss das auch können, Community Management. Ne? Und so kann ich dann sozusagen iterativ mir überlegen, was ich da brauche, wo Handlungsbedarf ist. No, und wir haben dann sozusagen diesen Canvas und das war durchaus, man denkt sich immer so am Ende 9 bunte Felder, das muss ja eigentlich schnell gehen, da haben wir schon ganz schön gerungen, vor allen Dingen, weil wir auch wollten, habe ich jetzt keine Folie drin, dass die 3 Canvases auf Organisation, Team und Individuenebene durchgängig und selbstähnlich sind. No? Also idealerweise von der Begrifflichkeit gleich, das haben wir nicht ganz geschafft, aber es gibt ganz wenig Stellen, wo die sich unterscheiden, no? Weil so wie OKR sich quasi durchzieht über die 3 Ebenen oder wer Hoshin Kanri macht, no? Wie sich so Strategie-Zielfindung durchzieht, haben wir gesagt, sollte sich auch der Canvas durchziehen. Und da können wir jetzt gerne die Tage auch sprechen. Ich habe so eine Animation drin, dass wir am Schluss auch noch Fragen haben. Zeit für Fragen haben. Also wir haben gesagt, wir stellen so diesen Purpose, diesen Zweck der Organisation in den Mittelpunkt. Das hat die alte Version vom Team Canvas, nicht unserer, sondern den anderen, den es gibt. Der hatte so ein Herz da drin, das fand man irgendwie cool. Also so, wofür schlägt das Herz? Was ist die Herzensangelegenheit der Organisation? Man muss irgendwie drüber sprechen, was sind denn eigentlich Ziele, die ich verfolge in der Organisation? Was sind Schlüsselergebnisse? Also da steckt diese OKR-Denke drin. In der Regel kann ich das nicht alleine machen, sondern ich muss Stakeholder einbinden und weitere Leute einbinden, auch extern. Also da stecken durchaus auch so Ideen drin wie, lass uns mal in die United Nations Development Goals reinschauen, ob nicht die Ziele, die wir als Organisation haben, gegen die Ziele der Welt sind, wenn man so will. Ja, also das auf den Gedanken wollen wir Leute bringen. Das Herz sozusagen ist eingerahmt auf der einen Seite von der formalen Organisation, also von den Hierarchien und den Prozessen, aber eben auch auf der anderen Seite, wenn man die nicht hat, liegt das Herz blank, von den Netzwerken und Communities. Also da merkt man, dass das immer mehr Gewicht bekommt. Es gibt den, was ich von deinem Kollegen Manfred habe, mal eine schöne Grafik gesehen, so durch Standorte, Funktionen und Hierarchien teilt man quasi so eine Pyramide in lauter Wissensinseln und die Netzwerke und Communities sind das Instrument, was die Wissensinseln miteinander verbinden kann. Na, man hat natürlich das Wissen an sich, also für eine DATEV ist vielleicht ganz anders wissensrelevant als für ein Continental oder als für ein Schaeffler oder als für ein Audi. Ne? Darum geht es festzulegen, sozusagen, um welches Wissen geht es eigentlich. Brauchen wir neue Rollen und Aufgaben? In der Galaxy Map habt ihr so diesen Future Skills Ast gesehen. Ne? Man kann ja auch sagen, sowas wie einen Community Manager mal ernsthaft zu betreiben oder einen Facilitator von solchen Events oder sowas. Das sind neue Rollen, die ich in der Organisation brauche, die es so noch gar nicht gibt. Ne? Und natürlich hier drunter liegend als Fundament auf der einen Seite das ganze Thema Technik und Infrastruktur. Ja, dieses TOM-Modell, Mensch, Organisation, Technik, wurde im Wissensmanagement durchaus ein bisschen geweitet, ne, weil sowas wie Räume, Kreativräume, Innovationsräume, Coworking Spaces, die jetzt an vielen Stellen entstehen nach der Pandemie für New Normal, eben auch dazugehören. Und natürlich das ganze Thema Kultur und Werte. Also habe ich überhaupt sowas wie offenes Wissen teilen, Umgang mit Fehlern, Innovationskultur, habe ich das verankert. Und das wird uns hoffentlich jetzt im 2. Halbjahr gelingen. Wir haben sozusagen die 47 Forderungen aus der ISO 30401-Norm genommen und sind dabei, zu all diesen Elementen des Canvas jetzt so Leitfragen zu formulieren, dass ich sozusagen in meinem Team oder in meiner Organisation das als Hilfsmittel verwenden kann, diese Leitfragen mal durchzuarbeiten, zu sagen, wo liegen eigentlich die größten Schmerzpunkte oder Handlungsbedarfe und dann eben mir nach dem OKR-Gedanken ein Ziel zu stecken und zu sagen, im nächsten Quartal probieren wir jetzt mal aus, eine Wissenslandkarte aufzubauen und unser Wiki danach zu strukturieren. Also um dieses Inkrementelle irgendwie in die Praxis zu bekommen. Letzter Satz dazu, was mir auch ganz besonders wichtig ist, und das ist das Zitat, was ich damals auf meine Diplomarbeit vorne drauf geschrieben habe, von Antoine de Saint-Exupéry. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, irgendwie die perfekte Methode zu finden oder das perfekte Tool, sondern wie er sagt, ne, wenn du Schiff bauen willst, fange nicht an, irgendwie Holz zu sammeln und Bretter zu schneiden, sondern versuche irgendwie in den Herzen der Leute den Wunsch zu erwecken, das weite Meer zu besiegeln. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir es schaffen müssen in den Organisationen irgendwie diesen Wunsch und diese Bedeutung von Lernen ist wichtig. Das ist nicht nur, weil ich es will, sondern weil es sozusagen für die Überleben der Organisation wichtig ist, diese Sehnsucht nach dem weiten Meer des Lernens sozusagen zu fördern. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen gedanklich auch 2022 noch nicht Mainstream. Deswegen hat man da gefunden, dass die Rebellenallianz in Star Wars, die immer auf der Hut sein muss gegen dieses Imperium der Ignoranz, dass das vielleicht ein ganz gutes Sinnbild dafür ist. So kam es dann zu den ökologisch einwandfreien Kugelschreibern. Dankeschön. Ich bin froh, ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Joachim auf die Bühne mit dem Mikrofon, gerne auch aus dem Stream. Vielen Dank und ich hoffe, ihr seid Teil der Allianz. Danke, Simon. Ich schaue mal in die Runde. Dann fange ich mal an. Gibt's das? Der Jochen. Ah, hier, okay. Ich bin Jochen von der Telekom. Simon, du hast eingangs gesagt, es gab bei euch, beziehungsweise auch in den Benchlearning-Programmen immer mal wieder so Themen, die kamen und gingen. Eins der Themen war das Enterprise Social Network. Na, da haben wir uns kennengelernt, vor rund 10 Jahren. Sowas, ja. Ja. Das Enterprise Social Network bei uns bei der Telekom war für mich der Kulturwandler der Vergangenheit, der letzten 10 Jahre schlechthin. Und das fällt mir nicht leicht zu sagen, weil ich immer denke, die Vernetzung der Menschen ist wichtiger als die Vernetzung der Daten. Und ne, Tools sind mir relativ egal, muss ich gestehen. Die gibt's immer. Ja, du musst dich um die Vernetzung der Menschen kümmern. Aber das ESN war der Kulturwandler in dem Sinne, dass die Menschen bereichsübergreifend andere Menschen finden konnten, mit denen sie plötzlich sowas wie Communities überhaupt erst machen können. Jetzt ist das bei uns, bei der Telekom, abgeschaltet worden, beziehungsweise durch ein anderes System ersetzt. Also kein Jive mehr, sondern ein relativ kleines System, das heißt Curio. Das ist sehr stark inhaltsfokussiert und nicht mehr menschenfokussiert. Meine Frage auch an euch alle für die nächsten 2 Tage, nicht jetzt, keine Angst. Was gibt es bei euch in den Unternehmen quasi alternativ? Weil wir haben alle gedacht, das geht nicht mehr weg. Ne? Das ESN geht nicht mehr weg und bereichsübergreifende Vernetzung geht nicht mehr weg. Doch, es kann weggehen. Wie es uns sagt. Was sind deine Erfahrungen? Was gibt es jetzt? Also ich sehe so ein bisschen die Problematik, dass so Themen haben immer so Hype-Zyklen, ne, bist du wie der Gartner-Hype-Cycle, die sind 2, 3, 4 Jahre hip, da machen Leute Karriere drauf und dann sind die so da und dann verschwinden die in der Versenkung. Und über dieses so ein Thema braucht nachhaltig eine Struktur, damit es bleibt, da wird nicht drüber nachgedacht. Und vielleicht die nächste Generation, die den Toolwechsel macht, weiß schon gar nicht mehr, was wichtig ist für das Tool. Und so wie quasi die ESNs, die Wikis in den Hintergrund gedrängt haben, ne, und wenn man über diese Dreiklang Collect, Connect, Create nachdenkt, ne? ESN für Connect, Wiki vielleicht für Collect, gerade beklagen sich alle, ich finde in meinen Teams-Chats nichts mehr, alles ist fragmentiert, überall noch eine SharePoint-Seite, ne, glaube ich, man müsste sagen, Vernetzung ist wichtig, Vernetzung von Menschen mit Menschen, ESN, Inhalt mit Inhalt, Wiki, Menschen mit Inhalt, Inhalt mit Menschen, also das muss man sozusagen so sehen und nicht immer vom Tool ausdenken. Und das ist ein bisschen das Problem, warum so Tools dann unter die Räder kommen. So haben einige Sessions haben krankheitsbedingt abgesagt, fände ich ein super spannendes Session-Thema. Ich meine, dass Dinge weggehen, ist ja fast normal. Vor allem, wenn man längere Zeit schon auf diesem Erdball ist, hat man verschiedene Generationen erlebt. Und ist, glaube ich, immer nur beim ersten Mal das große Erstaunen da, dass was Neues kommt. Es kommt was Neues mit Sicherheit. Ist auch super und wichtig. Ich bin überhaupt nicht gegen Neues. Aber man muss dann auch bewusst entscheiden, bleibt das Alte oder schalte ich es ab? Oder welche Rolle spielt das Alte dann im Neuen? Und das wird eben oft nicht gemacht, weil die Protagonisten für die Tools unterschiedliche Leute sind, die sich oft gegenseitig nicht riechen können. Oder nicht so gut riechen können. Okay. Hi, Katharina Lobeck bei der GIZ, nicht der GEZ, wird immer mal wieder verwechselt, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist mir wichtig. Der Titel der Veranstaltung ist natürlich wunderbar. Ich arbeite im Wissensmanagement, Re-Return of Knowledge Management. Gleichzeitig, vielleicht gibt es in 5 Jahren den Re-Re-Return of Knowledge Management. Es gibt ja immer so diese Wellen, es kam schon ein paar Mal wieder. Es sind auch irgendwie immer so ähnliche Fehler gemacht worden, nämlich immer wieder ist man beim Thema Wissensdatenbank und immer wieder ist man beim Thema Speicherung und beim Thema Tools haben mehr Gewicht als Menschen gelandet. Stimmt dich etwas optimistisch, dass der Re-Return diesmal anders gestaltet wird und wenn ja, was? Ja, mich macht das sehr optimistisch. Ich habe noch aus dem Studium so eine Gruppe von Leuten, die sich treffen. Das sind witzigerweise alles eher so Philosophen und Archäologen und so. Wenn ich denen immer erzähle, was ich mache, sagen die, du mit deinen kurzfristigen Denkhorizonten. Ja, und da ist dann kurzfristig 10 Jahre. Also die denken halt so in 50, 100, 150 Jahren. Da denke ich mir einfach, wenn man mal überlegt, wo wir in den 1920er Jahren standen in Bezug auf Industrialisierung, in Bezug auf Prozessmanagement, in Bezug auf Projektmanagement, das war absolut Kinderschuhe. Ich glaube, da stehen wir heute technologisch von den Fähigkeiten der Organisation zu gestalten. Und die Anzeichen sozusagen der Entwicklung zur Wissensgesellschaft, die sind überall da. Also die Firmen, die erfolgreich sind, die Märkte, die erfolgreich sind, die Länder, die erfolgreich sind. Also es gibt für mich keine Anzeichen, dass es jetzt irgendwie wieder zurückgeht zu Nicht-Wissensgesellschaft und nicht-wissensintensiven Produkten. So gesehen ist das oft so ein Aufkleberthema. Ne? In vielen Organisationen ist ein Thema verbrannt und irgendwann holt man es wieder raus oder lernt halt schmerzhaft, dass man sein ESN versucht hat einzuführen, komplett ohne Community-Management-Know-how und vor 15 Jahren das alles schon mal da war. Man wusste es halt einfach nicht. Ne? Und das glaube ich, je besser wir das als Land oder als Region oder als Europa schaffen, desto besser ist das für uns und die Leute in Zukunft. Ist vielleicht nicht so ganz optimistisch für nächstes und übernächstes Jahr, aber so in der langen Linie glaube ich eben schon. Wie nennt man das? Die Försterdenke. Ja, genau. Ja, so ein Wald, gar nicht schlecht. Ja. Chat, gab es keine Hinweise? Nee? Okay. Dann letzte Frage von mir nochmal zurück zum LearnOS. Wir haben jetzt gerade in einem größeren Konsortium diskutiert, dass die letzten 2 Jahre ungeheuer viele Menschen Erfahrungen gemacht haben mit digitalem Lernen, mit Kollaboration. In unterschiedlichen Fachdisziplinen. Du hast gerade die Archäologen erwähnt, du hast, weiß ich was, es gibt Ingenieure, es gibt Betriebswirte, es gibt Informatiker, die haben alle ihre Erfahrungen gesammelt. Und da war die Idee, dieses Wissen jetzt aufzubereiten. Und da hat man überlegt, wie macht man das? Und ich habe gesagt, naja gut, schaut euch mal das Lernmodell, das LernOS-Modell an, weil da gibt es einen ganzen Framework dazu, wo man das ganze Thema umsetzen kann. Dann haben die gefragt, was ist LernOS? Was soll ich denn sagen? 3 Worte, 3 Sätze. Also ich würde sagen, es ist ein Mindset des ständigen Lernens und Lernen in jede alltägliche Handlung zu integrieren. Und die Leitfäden und alles, was wir machen, versucht das zu fördern, eben auf den verschiedenen Ebenen. Jetzt wisst ihr es. Okay. Okay. Dankeschön. Dankeschön.